Schritt C. Übung 23. A. Briefe, Brüder. Mieten, müde. Fliegen, Flüge. 4. Für. Brille, Brücke. Mitte, Müll. B. Viel Müll. Ganz schön viel Müll. Das ist aber ganz schön viel Müll. C. Vor die Tür stellen. Bitte den Müll vor die Tür stellen. Herr Müller, würden Sie bitte den Müll vor die Tür stellen? D. In Münster. Mitten in Münster. Das Kino ist mitten in Münster. E. Aber natürlich. Aber natürlich müssen Sie. Aber natürlich müssen Sie viel üben.